neue AMG G-Klasse. Bei Frauen klatsche Mittelpunkt, Teetasse. Früher bei McDonald's an der Kasse. Heute fünf Stellen vor dem Komma in der Tasche. Ah, die Schöne und das Biest. Pardon, der Schöne und die Biest. Givenchy, Oversize Tees. Kosten mehr als dein Netto-Monatsverdienst. Fuck bitches, get money. Hose in Leoprint, Leggings, Pack Bundy. Ich mach ne Diva zu ner Bitch. Kippe in der Fresse und die Sneaker auf den Tisch. Ich hab Air Max Bitches, Hermes Bitches. Perserin mit mehr Gold als Success Bitches. Deutsche Rapper machen Minus. Mein Album ist so Classic, druck das Cover auf Papyrus. Bitch, ich bin Classic, ruf Halleluja. Komm aus der Zukunft, back to the future. The world's greatest, cash is clay. Wenn ich sterbe, dann im Cabrio wie JFK. Bitch, ich bin Classic, ruf Halleluja. Komm aus der Zukunft, back to the future. The world's greatest, cash is clay. Wenn ich sterbe, dann im Cabrio wie JFK. Balenciaga Sneakers. Frank Sinatra Features. Alexander Statue aus Elfenbein. Automatik Feuerwaffe in der Calvin Klein. Hänge mit Verbrechern so wie Jesus an dem Holzkreuz. $1 million Voice aus dem Rolls Royce. Jackson, Jordan, Schindler, Schumacher. Ich bin King so wie Mufasa. Du denkst du bist wie Shindy, aber Pretty Motherfucker und mein Geld ist nicht von Papa. Italo-Ami-Mafia-Frisur. Mehr Botox-Bitches als ein plastischer Chirurg. Ich schreibe keine Texte, ich schreib Bibelverse. VIP-Lounge wie der Bundestag voller Riesenärsche. Für immer all black everything. Ich will ne Treppe in den Himmel, Led Zeppelin. Bitch, ich bin Classic, ruf Halleluja. Komm aus der Zukunft, back to the future. The world's greatest, cash is clay. Wenn ich sterbe, dann im Cabrio wie JFK. Bitch, ich bin Classic, ruf Halleluja. Komm aus der Zukunft, back to the future. The world's greatest, cash is clay. Wenn ich sterbe, dann im Cabrio wie JFK. Tut mir leid, doch es tut mir nicht leid, dass du mir nicht zu nah kommen darfst. Benz auf dem Gehweg direkt vor der Tür wie ein Arschloch geparkt. Mehr Rinderfilet als ein Metzger und das ist kein dummer Vergleich. Cruella de Vil, denn ich zähl meine Air Jordan Paare und komme auf 101. Kripo undercover vor dem OVS. Dankeschön an Papa für die Rolex. Sowas siehst du nur bei Bild Plus. Liebe kennt kein Alter, wenn die Milch flutscht. Und ich fahr mit dem Benz SUV bei Mercedes am Salzufer vor. Milf auf dem Beifahrersitz und die leitet nen Hallhuber Store. Vitello, Tonato, Filet mit Zucchini und Tiramisu. Mach irgendwas richtig und plötzlich trägt jeder die Haare, den Bart und die Sneaker wie du. Aber du bist nicht wie ich. Du bist nicht wie ich. Du bist nicht wie ich und du weißt es, du bist nicht wie ich. Digga, safe, du bist fake. Safe, ich bin real. Safe, du bist fake. Safe, ich bin real. Digga.